Die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war recht fortschrittlich, was Bildungsgutscheine und Teilhabe von armen Kindern anging. Ich habe als Teenager angefangen, in der städtischen Jugendkunstschule Theater zu spielen. Die Kosten dafür wurden übernommen. Ich wusste damals noch nicht, dass mich nichts auf der Welt so gut auf das Leben vorbereiten würde wie dieser Theaterkurs. Weil ich gelernt habe, das Leben als großes Verhaltensspiel zu begreifen. Die Theaterpädagogin erklärte uns zum Beispiel, dass Menschen mit hohem Status sich langsam bewegen und dass sie in der Bewegung nie sprechen. Sowieso sprechen sie immer nur das Nötigste, sie halten Stille gut aus. Quasseln ist für Untergebene. Also sitze ich manchmal in Büros und denke an diese Worte und dann fange ich erst an zu sprechen, wenn ich sitze oder stillstehe. Und ab und zu frage ich mich, wie andere Leute das machen. Ob sie auch jedes Mal darüber nachdenken, ob sie sich von außen sehen, die ganze Zeit.